Berliner, was kann schöner sein? Deutschland sei Deutscher, kein Türkenschwein. Doch wenn ich meine Stadt heute seh, dann tut es mir im Herzen weh. Ali ging hier durch die Nacht. Was habt ihr aus Berlin gemacht? Berlin bleibt deutsch, Berlin bleibt deutsch, Berlin bleibt deutsch, Berlin bleibt deutsch. Wie viele Kriege habt ihr überstanden, besetzt erkamen und verschwanden, und auch Attacken, Parasiten. Lassen wir uns nicht länger bieten. Türken packt uns Scheiß in Hand. Raus aus unserer schönen Stadt. Berlin bleibt deutsch. Berlin bleibt deutsch. Berlin bleibt deutsch. Berlin bleibt deutsch. Großdeutschland reicht vom Staat.